Ja, Freunde, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Schönheitschirurgie. Wer von euch war schon beim Schönheitschirurgen und wie ist das Ergebnis? Und überhaupt, was denkt ihr über Schönheitschirurgie? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Diana und die ist 22 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Ich finde das erstmal echt klasse, dass ich bei dir anrufen darf. Ja. Ich wollte gerne über eine Brustvergrößerung mit dir reden. Ja. Also ich habe das auch machen lassen vor 2 Jahren, weil mein Freund wollte das unbedingt. Wie groß war denn deine Brust vorher? Also 70A und jetzt 90A bei einer Größe von 1,60. Also am Anfang fand ich das noch ziemlich toll, aber so mittlerweile, als ich so mit meinem Ex auseinander bin halt. Also ich finde die ursprünglichen Maße durchaus auch in Ordnung. Noch, ne? Kann man ja sagen. Ja, aber ich sag mal, er fand es ein bisschen zu klein. Mhm. Also diese ganze Geschichte ist aufgrund der Meinung oder der Überzeugung deines Freundes passiert. Ja, weil er hatte damals, bevor er mit mir zusammen war, hatte er auch eine Freundin, die wollte bei ihm wohl unbedingt, also auch irgendeine Veränderung oder so. Mhm. Und dadurch dachte er dann wohl auch, vielleicht bei meiner nächsten Freundin kann ich das auch mal so erwähnen, dass ich gern große Brüste mag und so. Wie hast du denn da damals spontan dann... Diana? Ja? Da hat man gerade einen Knacker in der Leitung. Als er das zu dir gesagt hat, das erste Mal, warst du da ein bisschen schockiert und hast dich da auch nicht so akzeptiert gefühlt, wie du warst und wie du bist? Oder wie du damals warst? Nee, also ich sag mal, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mit ihm zusammengekommen bin, habe ich mich eigentlich recht gut damit gemacht. Ja, eben, meine ich. Und dann sagte er, eigentlich steht er mehr auf große Brüste. Ja, also er wollte eigentlich unbedingt eine Brustvergrößerung. Er hat dann auch die Hälfte dabei bezahlt. Wie hast du spontan reagiert, als er das zu dir gesagt hat? Ich war erstmal so ein bisschen überrascht, weil das ging ja eigentlich, so 2-3 Monate hat er davon nichts erwähnt. Und dann kam das so mit einem Schlag wie so ein Hammer halt. Hast du gesagt, sofort, keine schlechte Idee, mache ich? Oder warst du erstmal so ein bisschen distanziert oder gar pikiert? Nee, also das war mir erst ein bisschen peinlich, weil ich wusste, dass ich kleine habe und ich meine, ich wusste ja am Anfang auch nicht, dass er halt auf große Brüste steht. Dann hast du dich, war das für dich sehr schwer, dich durchzuringen zu dieser Operation? Ja, doch. Ja? Dann war ich auch eigentlich hinterher ziemlich zufrieden, nur als ich dann mit ihm auseinanderging. Also fand ich das irgendwo doch nicht mehr so schön, weil dann wird man doch irgendwie mit der Situation konfrontiert. Man ist so klein und so große Brüste, also man wird ziemlich schief irgendwo auf der Straße angeguckt. Erzähl doch mal was über die Operation. Wie genau hat man das gemacht bei dir? Also es wurde unten drunter aufgeschnitten und dann halt mit Silikon wurde das aufgefüllt. Mit Hartsilikon? Ja. Ja. Der Arzt, als du zu dem Chirurgen damals gegangen bist, hat der sofort gesagt, ja okay, mache ich? Oder hat der auch die Nase gerümpft und hat gemeint, dass das vielleicht doch nicht so nötig sei? Nee, also der hat erstmal ein Gespräch mit mir geführt und als er dann so merkte, so nach 3/4 Stunde, bis Stunde ungefähr, hat er dann eingewilligt, sagte er, aber das ist halt irgendwie eine Operation für immer. Es ist schwer, das wieder rückgängig zu machen. Wie alt warst du da? 20. 20 Jahre. Dann ist die Operation gemacht worden. War das sehr schmerzhaft? Es wird betäubt. Also danach, ich sag mal, die ersten 2-3 Wochen tut es schon ziemlich weh. Das ist dann spannend in der Brust. Aber das passiert natürlich alles unter Vollnarkose, ne? Nee, man kann auch örtliche Narkose machen. Und das hast du gemacht? Ich habe örtliche Narkose gemacht. Mein Freund war auch dabei. Also er fand das in dem Augenblick auch total spitze. Und ach, der war sogar bei der Operation dabei? Ja, darf man. Das darf man, ne? So, jetzt hast du diese Silikonimplantate, ne, kann man sagen, da eingepflanzt bekommen. Jetzt ist der Freund weg und du bist gar nicht mehr glücklich damit. War er denn wenigstens nach der Operation zufrieden? Er war zufrieden. Und dir hat es, während du mit ihm zusammen warst, auch gut gefallen? War auch gut, ja. Und dann hat er halt eine kennengelernt mit natürlichen großen Brüsten. Und hat, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich denke mal, er hatte auch irgendwie so kein Interesse mehr. Ärgerst du dich nicht unglaublich? Jetzt hast du für einen Mann, für eine Liebe, hast du so einen doch schon drastischen Eingriff in deinen Körper vollziehen, vornehmen lassen. Jetzt ist er weg. Ja, ich habe ihn halt geliebt. Sag mal, ich liebe ihn jetzt auch noch, aber... Und dieses kann man nicht rückgängig machen? Die Brustvergrößerung jetzt. Ja, schon, aber es ist halt auch sehr kostspielig und das Geld habe ich im Moment leider nicht zur Verfügung. Wenn du das Geld hättest, würdest du es machen? Dann würde ich es machen, auf jeden Fall. Ja. Heißt das, dass du das bereust, dass du es gemacht hast? Ja, auf alle Fälle. Ich bereue das echt. Und ich würde auch jeden davon abraten, nur sich wegen so einen Freund die Brüste zu operieren. Allerdings, mit dickem Ausrufungszeichen, müssen wir das sagen. Ne? Allerdings. Weil man sollte wirklich nur das tun, was man für sich selbst will. Was ist denn das jetzt für ein Gefühl, wenn man da dieses Plastik in sich hat, vor sich her trägt immer? Wie fühlt sich das überhaupt an, wenn man da anfasst? Also das ist ziemlich hart, straff. Und ich sag mal, irgendwo, es ist irgendwo ein schönes Gefühl, aber irgendwo, es ist was Unechtes. Hast du nicht Angst, wenn du dich zum Beispiel irgendwie auf den Bauch legst, dass die vielleicht irgendwie platzen oder wegrutschen? Ist wahrscheinlich überhaupt nicht gegeben, die Gefahr, aber denkt man dann nicht an sowas? Am Anfang schon. Also am Anfang denkt man schon viel darüber nach, oh, wenn ich jetzt irgendwo dran stoße, das tut bestimmt weh oder da geht irgendwas kaputt. Und dann sehen die halt irgendwie vielleicht unterschiedlich mal aus, aber... Aber so optisch ist die ganze Sache gelungen bei dir. Also es sieht schon sehr, sehr, sehr harmonisch aus alles. Also so es sieht aus. Man sieht auch nichts davon, weil die Naht halt direkt unten drunter ist. Das verblasst halt auch nach einer Zeit. Ich gehe mal davon aus und hoffe, dass der Arzt sich über die Risiken aufgeklärt hat vorher. Ja. Welche Risiken waren das? Brustkrebs, dann, also das Silikon kann dann nach ein paar Jahren praktisch sich im Körper irgendwie, wenn das irgendwie ein bisschen auflösen. Auflöst. Und trotzdem hast du das gemacht? Ja. Das sind ja nur zwei ganz, ganz heftige Sorgen, ne, die da formuliert worden sind. Brustkrebs und dass sich diese Silikon auflöst. Ja, aber irgendwo Liebe macht blind, sagt man so schön. Also ich glaube, das passiert ja nicht nochmal. Nee, auf gar keinen Fall. Ist das denn so, dass diese Operation, wenn das jetzt auch nicht rückgängig gemacht werden kann, dass das irgendwie nochmal nachoperiert werden muss nach ein paar Jahren? Kann das sein, dass du dieses jetzt dein Leben lang so mit dir herumträgst? Ich sag mal, es muss nicht operiert werden. Das ist immer freie Entscheidung. Man muss wohl dann öfter, also das heißt öfter, alle zwei Jahre sollte man zur Kontrolle. Kann das denn sein, dass dieser Busen jetzt besonders schnell erschlafft? Weil das sind ja auch Gewichte, die jetzt da drin sind in dem Busen. Ja, die Voraussetzungen sind gegeben, bei so einer Größe, ja. Ich sag mal, wenn man sich nur so also die Zukunft, ein bisschen vergrößern lässt oder straffen lässt, dann ist die Sorge nicht so groß, als wenn man die halt richtig groß vergrößern lässt, weil von 70 auf 90 A, das ist schon... Klar. Also könnte die Zukunft schon komplizierter sich entwickeln bei dir unter Umständen? Ja, man hat irgendwo schon Komplexe dann. Mann, Diana. Und jetzt reagieren die Männer manchmal sogar negativ auf die großen Brüste? Ja. Ich meine, manche stehen da drauf, aber... Man fühlt sich irgendwo so ein bisschen hintergangen. Man macht es für einen Freund und dann wird man irgendwie so verarscht. Aber ganz, ganz klare Meinungsäußerung von dir und als Rat an alle anderen Leute, macht es nicht, nur weil ein Mann das von euch verlangt. Ja, also ich würde es echt keinen raten. Ist egal, was es ist, bleibt lieber so, wie ihr seid. Diana, danke für deinen Anruf und alles Gute. Darf ich denn noch mal kurz jemanden grüßen? Naja, mach mal. Ich grüße dann den Timo Krause aus Mörs. Aber der war es nicht, ne? Nein, das ist ein ganz guter Kollege. Okay. Okay, alles klar, tschüss Diana, ciao. Ja, tschüss. Hartmut, 28 Jahre alt. Ja, hallo Domia. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Thema Schönheitschirurgie. Ja, richtig, genau. Ich habe einen Sportunfall gehabt und hab meine Nase, das war während der Schulzeit. Und meine Nase ist gebrochen gewesen mehrfach. Und wir hatten auch mehrere Ärzte aufgesucht, damals mit meinen Eltern noch. Und ich hatte auch so ein komisches Alter, dieses Pubertätsalter, wie man so war. Hatte Angst vor dieser Operation. Und ich hatte da aber nur Schwierigkeiten. Ich habe da wirklich seelisch immer gelitten, auch während der Schulzeit. Das war das Ende von der Schulzeit, was jetzt so, und dann fing die Lehre an, bin in die Lehre reingegangen. Moment, die Nase war gebrochen und war schief zusammengewachsen. Ist schief zusammengewachsen, genau, richtig. Ja. Wie schief sah das denn aus? Ja, nach links, also ich sag jetzt mal so wenn jetzt ein, du kannst mal sagen, gute zwei Zeigefinger wirklich jetzt die Nasenspitze unten, ne? Also oben lief es gerade und dann hast du so einen Knick. Richtig, genau. Ja, ja, genau. So, und dann, wie gesagt, dann haben wir auch mehrere Meinungen von Ärzten eingeholt. Das war damals auch so ein Thema mit der Krankenkasse. Man muss ja wegen sämtlichen Kram, musste man dann auch Anträge stellen. Und das ist dann aber auch alles durchgekommen. Und ich meine, die Nase musste wieder gebrochen werden. Das ist ja normal, das ist bei so einer Nasenoperation, um die wieder zu richten. Es war auch schmerzhaft. Und in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, danach, ich war ein anderer Mensch, weil ich habe diese Seite über 4 Jahre kennengelernt. Im Jugendalter, wo das gemacht worden ist, wir haben eben noch mal so nachgeguckt, wir haben noch fotografiert vor der Operation und mit Datum und das ist jetzt 8 Jahre her. Man ist ein ganz, ganz anderer Mensch. Es ist 8 Jahre her und wie viele Jahre hattest du dann diese krumme? Vier Jahre war die krumme Nase. Ja, 4 Jahre war die krumme Nase. Also ich dachte so Ende der Schulzeit und dann Berufsschule, was denn so kommt. Und dann in die Lehre reingegangen und in der Lehre dann irgendwo, denke ich mal, ein bisschen weiser oder was, denke ich mal, irgendwo so. Und dann kam irgendwo dieser, jetzt, dann hat man ja auch mit Frauen und im Kollegenkreis. Und jetzt ist die Nase wieder genauso, wie sie früher war? Die Nase ist sogar so, ich habe auch so, das haben meine Geschwister auch, das das habe ich jetzt nicht wegmachen lassen. Oben auf der Nase, so ein, wie so ein Krähenfuß haben viele. Mhm. Das ist nichts Unnatürliches. Mhm. Das ist nicht gemacht worden. Also mhm. ich würde das auch wirklich nur, und sowas auch wirklich, also das ist meine Meinung, wenn es sein muss, wenn da jemand alleine, ich würde auch nie was anderes machen lassen. Mhm. Im Prinzip ist sie nur gerichtet worden. Ja, ne? Genau. Das, was Schäfer. Das ist Schäfer gerade gebaut. Hat die Krankenkasse das in diesem Falle bezahlt? Haben die bezahlt. Wie teuer war diese Operation? Das lief irgendwie bei 9.000 Mark raus. 9.000 Mark? Ja, ja, doch. War das ein richtig auch schwerwiegender chirurgischer Eingriff? Ja. Mit Vollnarkose? Ja, richtig. Ja. Wie lange hast du da im Krankenhaus gelegen? Also ich sage so, das jetzt also 3-4 Wochen lag ich im Krankenhaus. So lange? Ja, doch. So lange. Ich denke mal auch, bloß, weil man muss immer, ich sage auch immer in der Medizin, ich habe jetzt so einen ähnlichen Fall, nochmal auf dem Bau gesprochen, habe ich das eingetroffen. Zolle war so ähnlich, der hatte natürlich jetzt keinen Sportunfall, hat das auch woanders gemacht. Ja. Bloß, ich denke einmal, mit den Jahren verändert sich das aber auch. Die werden das heutzutage noch viel anders machen. Wahrscheinlich. 3-4 Wochen im Krankenhaus. Und wie lange hat es dann gedauert, bis es gänzlich verheilt war und die Nase wirklich auch abgeschwollen war? Ja, gut, das zog sich doch ein bisschen hin. Ich hatte nur so 8 Wochen und ich hatte auch noch so ein bisschen Schmerzen. Und ich habe heute auch, muss ich auch dazu sagen, das ist so bei Wetterumschwung, merkt man das doch. Bei Wetterumschwung, ja. Ja, das merkt man. Denn es ist jetzt kein, man hält es aus, aber man merkt es. Auf jeden Fall deine Erfahrung, Hartmut, mit dieser Art der Schönheitsoperation und Chirurgie, gute Sache. Und du bereust es auf keinen Fall, dass du es hast machen lassen. Nein, und dann kann ich auch, wo wir da gerade bei sind, ich bin jetzt auch so glücklich verheiratet. Und meine Frau hat auch ein Kind gekriegt. Und wie das nach der Geburt ist, bei einigen Frauen ist ja irgendwie sowas. Und dann, man spricht ja darüber viel durchs Fernsehen und sowas und mit Oberschenkelstraffen und sowas. Also, ich versuche eher, ich meine, das ist irgendwo, man spricht ja darüber, sie hat das schon mal so in Erwägung gezogen und würde das Krankenkasse und das versuchen. Bloß ich bin der Meinung, sie braucht das nicht. Das ist auch manchmal, denke ich auch manchmal, also sie hat Familienunterstützung, das ist jetzt nicht toll, das ist manchmal auch eine Einbildung. Na gut, aber du hast es am eigenen Leib auch erfahren. Ja, deswegen kann ich auch von der Seite sprechen. Genau, ja. Aber es kann ja eben auch sein, dass jemand so stark empfindet und die Außenwelt sagt, ach, ist ja gar nicht so schlimm. Ja, ne? Und das muss man dann natürlich auch berücksichtigen. Da sollte man ganz, ganz positiv umgehen, bin ich der Meinung. Das kann leider auch gar nicht sagen. Ich finde immer, so eine Menschen sollten dann wirklich auch richtig betreut werden, sag ich mal. Natürlich, mein Fall war mir ganz klar. Die müssen gut beraten werden, zwar von Ärzten, Psychologen, und dann muss die Entscheidung von jedem selbst getroffen werden. Danke für deinen Anruf, Hartmut. Ja, ich bedanke mich auch. Ciao. Mach weiter so. Ciao. Sissi, 33. Ja, hallo. Hallo Sissi. Ja. Ja. Ich bin ein totaler Anti. Ein Anti? Ein Anti, zumindest was diese Brustvergrößerungen und sonstige Verschönerungen bei Frauen angeht. Was sagst du denn zu der Geschichte von Diana gerade am Anfang, die das wegen ihres Freundes gemacht hat? Ja, es ist traurig. Es ist furchtbar traurig und ich finde es gut, dass sie das rückgängig machen möchte. Ja, sie kann es ja nicht im Moment, weil es zu teuer ist. Ja, das ist eine andere Geschichte. Ja. Hast du denn selbst einschlägige Erfahrungen bei dir selbst auch gemacht und bist deshalb zu der Haltung gekommen? Ja, also ich bin mit 20 Jahren Mutter geworden, habe damals 25 Kilo zugenommen. Ich war immer sehr schlank, hatte Kleidergröße 36 und bin natürlich dann extrem auseinandergegangen und ich habe eine Bindehautgewebeschwäche und habe dann entsprechende Schwangerschaftsstreifen bekommen, Dehnungsstreifen von den Knien bis zur Brust. Also ich bin rundum, habe ich schöne Streifen. Ja. Hast du denn da was unternommen? Nee. Ich habe anfangs was unternommen, also sprich hier diese Cremes und Öls und Massagen, was überhaupt nichts bringt, weil wenn man wirklich Schwäche hat, dann kann man nichts dagegen tun. Und du kannst Frauen überhaupt nicht verstehen, die vielleicht in diesem Fall zu einem Schönheitschirurgen gehen und sich beraten lassen, was man da vielleicht doch chirurgisch machen könnte. Ich kann sie verstehen, wenn sie sich beraten lassen, aber ich weiß, dass es nichts bringt. Ich habe einfach gemerkt, weil ich nämlich mittlerweile Mutter von 4 Kindern bin, und natürlich jedes Kind seine Rundungen mit sich bringt und jedes Kind ein paar Streifen mehr mit sich bringt. Ist das vielleicht auf diesen Fall bezogen? Was meinst du denn so generell? Was hältst du denn von Frauen oder auch Männern? Das machen ja auch immer mehr Männer, die aus ästhetischen Gründen sagen, ich möchte meine Nase verkleinern lassen oder etwas Fett absaugen lassen, die Ohren anlegen lassen oder was man alles machen kann. Ja, das ist jeweils individuell. Also, Du lehnst es nicht rigoros ab? Nein, ich lehne es nicht rigoros ab. Ich bin ganz einfach der Meinung, man muss sein Selbstbewusstsein stärken. Ganz unbedingt, das habe ich auch gemacht. Ich bin auch nur 1,60 groß, wie meine Vorrednerin da hier. Ich habe, Gott sei Dank, von vornherein Brustgröße 90D, also ich habe da keine Probleme mit. Und die sind immer noch schön, obwohl ich 4 Kinder habe, 4 Kinder gestillt habe. aber halt Schwangerschaftsstreifen habe und dagegen nichts machen nur kann. Gehen wir mal, du bist 33 Jahre, gehen wir mal 10 Jahre weiter, wenn du 43, 44, 45 bist und die Brüste sind nicht mehr so, wie du sie gerne haben möchtest. Ja, ist so. Könntest du dir vorstellen, dass du sie dir dann straffen lässt? Vielleicht? Nein, das nicht. Nein. Ja? Also du willst so altern. Du wirst so altern, wie die Natur dich altern lässt. Ganz genau, wie die Natur mich geschaffen hat. Ich kann es noch nicht ändern. Es war früher nicht anders so. Und wo soll ich auch das Geld hernehmen? Und ich bin ganz, ganz, ganz fester Meinung. Und es hat sich jetzt bestärkt. Ich habe jetzt wieder einen ganz, ganz lieben Partner gefunden, der mich so nimmt, wie ich bin. Der sagt, es stört mich alles nicht. Ich nehme mich so, wie ich bin und so. Und das bestärkt mich und das möchte ich auch weitergeben. Danke für deine Meinungsäußerung, Sissi. Ja. Alles Gute. Okay. Dir und der Familie. Tschüss. Tschüss. Hanni ist jetzt dran und die ist 47. Die Hanni ist nicht mehr dran. Vielleicht versuchen wir es nochmal. Dominik, 20 Jahre. Ja, hier ist Dominik. Ja, Dominik. Thema Schönheitschirurgie. Ja, ich habe also schon mehrere Operationen hinter mir. Und Welche denn? Ich habe, also was man im Volksmund die Hasenschau nennt, habe ich ebenfalls. Ja. Und wurde schon mehrmal operiert. Einmal, als ich 10 Monate alt war. Dann innerhalb von einem Jahr nochmal. Dann nochmal 16 Mal und nochmal nicht über. Also viermal an der Hasenscharte operiert. Wie? Also man hört jetzt beim Sprechen, meine ich es auch noch ein bisschen zu hören. So ganz bereinigt ist es noch nicht. Nein. Wie sieht das denn aus? Wirst du dich nochmal operieren lassen? Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal machen. Und zwar meine Nase. Die fällt mir noch nicht so wichtig. Also Moment, also die Hasenscharte kann man nicht weiter operieren. Die ist jetzt quasi, das ist bereinigt. Das ist bereinigt. Du willst, was willst du denn noch weitermachen lassen? Also mit der einen Nasenflügel sieht man doch nicht richtig genug aus. Was ist denn an dem Nasenflügel nicht in Ordnung? Der liegt weiter innen. Also der ist nicht genauso geformt wie der andere. Also der steht nicht genauso ab wie der andere? Ja. Ist das schade, dass man dich jetzt nicht sehen kann, deswegen muss ich es beschreiben. Ist es sehr auffällig oder fällt es nur dir sehr auf? Es war sehr, sehr, sehr auffällig. Also ich hatte damals ziemlich flach gedrückte Nase und wurde von daher auch offiziell als Kind, weil ich noch in der Schule war. Hängt das mit der Hasenscharte auch zusammen, dass es in die Nase auch sich hinein irgendwie entwickelt hat? Ja. Ja, das. Ja. Also der Fall ist bei Geburt, ich habe keine Oberlippe. Ich muss mir das vorstellen. Und da werden die Wangen also so weit runtergezogen, dass man da auch eine Unterlippe formen kann. Also sind wir auch mit der Operation auch vererbbar. Ja. Das kenne ich so nicht. Also ich wusste jetzt nicht, dass du. Also ich kenne so Leute, die Hasenscharten haben, die haben sehr wohl eine Oberlippe. Das ist halt nur halt diese Verwachsung, die sieht halt. Ja, das ist. Die Kinder, die Neugeborenen, haben also keine Oberlippe und die wird aus den Wangen geformt. Ach so, direkt nach der Geburt dann? Ja, ja. So, nach der Geburt. Planst du noch den Nasenflügel operieren zu lassen? Und dann ist dann gut, oder? Na, ich glaube auch nicht, dass das schon ein Ende sein wird. Ich habe nämlich im Oberkiefer nur die beiden schmalen Zähne. Da fehlen mir komplett auf beiden Seiten die Zähne. Die sind mir durch die Operation im Gaumen gewachsen und müssen dann gezogen werden. Wie, die Zähne sind im Gaumen gewachsen? Im Gaumen, ja. In der Mitte quasi? Ja. Ach. Das fand ich damals noch fast lustig, da ich dann meine Tomaten von innen aufpassen konnte. Das fand ich damals lustig, aber... Und das war eine Folge der frühen Operation? Ja, das ist eine Folge der Operation. Da wurde nämlich aus dem Becken Knochen rausoperiert, der mir dann in den Gaumen operiert wurde oder eingesetzt wurde. Dominik, das sind ja alles sehr aufwendige Operationen, stelle ich mir als Laie vor. Ja, ja, okay. Übernimmt denn dieses in deinem Fall dann auch die Krankenkasse? Ja, da es ja ein Geburtsfehler ist. Ich habe auch einen Überblick über die Kosten, die ungefähren. Da spielt es also nicht mehr nur in fünfstelligen Summen aus, sondern schon in sechsstelligen. Weißt du konkret die Zahl? Also ich habe wahrscheinlich von knapp 200.000 Mark, die ich angeblich verschlungen haben sollte. 200.000 Mark durch chirurgische Eingriffe. Hast du eigentlich noch, das sind ja wie gesagt dann auch schwierige Operationen mit Vollnarkose. Hast du Angst davor? Also Angst habe ich überhaupt keine davor. Ich kann auch nicht verstehen, dass niemand da Angst haben vor sollte. Ich habe nur einen Fall, da habe ich mal gehört, aber erst Jahre später, es wurde mir verschwiegen, dass nach der Vollnarkose, wo ich eine sechsstündige Operation, meine Nieren 48 Stunden ausgefallen waren. Oh. und dass man da schon so immer neben die Wand hat, davon weiß ich natürlich nichts mehr. Aber trotzdem hält dich das nicht davon ab, jetzt dich weiter operieren zu lassen. Nein, nein. Mit welcher Hoffnung verknüpfst du mit den weiteren Operationen? Also ich habe damals sehr wenig Selbstvertrauen gehabt in mich. Das wurde denn mit der Zeit natürlich besser, vor allem nach der Operation, die ich als 16-Jährige und 17-Jährige hatte. Da wurden meine Lippen nochmal korrigiert und meine Nase natürlich auch. Finde ich natürlich viel spitzer. Ja. Und, also du hoffst dann schon, dass das Selbstbewusstsein stärker wird danach und dass du also auch... Also ich habe mittlerweile schon so viel Selbstvertrauen. Ja, also... willst du danach, wenn das jetzt so, versuch mal ganz ehrlich zu antworten, möchtest du gerne hauptsächlich dir besser gefallen danach oder möchtest du auch besser bei den Leuten ankommen? Also ich möchte sagen, teils, ne? Ja, glaube ich auch, das ist eine ehrliche Antwort, ja. Natürlich geht es mir in erster Linie um mich und in zweiter Linie natürlich. Aber man will ja auch ein bisschen gefallen, ne? Ja. Wann steht die nächste Operation an? Also ich habe die vor, noch innerhalb dieses Jahres machen zu lassen und hoffe dann natürlich, dass ich dann verschiedene Beziehungen wieder ergeben. Ja. Lieber Dominik, wir drücken dir die Daumen und hoffen, dass du richtig gut hergerichtet wirst bei den nächsten Eingriffen. Alles Gute. Gut, alles klar. Tschüss. Ciao. Jetzt haben wir nochmal die Hanni, 47. Ja. Da haben wir sie. Schön. Hallo, Dorian. Ja, Hanni. Schön, dich zu hören. Warst du auch schon beim Schönheitschirurgen? Ja, ich war vor 3 Jahren, habe mir die Augenlider operieren lassen. Mhm. Und ich muss sagen, das war eine ganz tolle Sache. Was war denn nicht in Ordnung, deiner Augenlider? Also die Augenlider hingen ziemlich über den Augen. Wenn ich mich also geschminkt habe, dann muss ich die Augen hochheben, damit man überhaupt was aufs Augenlid machen konnte. Und die Augenlider hingen richtig über den Augen. Es hing alles runter. Ach, was denn oben? Ja, von oben. Ach so, ist klar, ja, logisch. Ja, also es hing bis an die Wimpern in Endeffekt. Ja, ja. Ne? Und weil ich ansonsten eigentlich sehr gut aussehe und auch sehr jugendlich aussehe und auch eine sehr glatte Haut habe, war das Einzige, was mich irgendwo gestört hat. Ist das irgendwie erblich bedingt? Nee, es war einfach nur so. Das hat sich so im Laufe der Jahre ergeben? Schwaches Bindegewebe. Schwaches Bindegewebe. Mhm. Wann hast du das zum ersten Mal bemerkt und hast gedacht, oh, das gefällt mir nicht? Ja, das hat mich immer so ein bisschen gestört. Also gab es das schon als jüngere Frau? Ja, und dann, als jüngere Frau war das nicht so schlimm, sondern ich meine, ich bin mittlerweile 47. Mhm. Da, wie ich das habe machen lassen, da war ich, so 44. Mhm. Und dann bin ich mal geschminkt worden und dann von einer Kosmetikerin und die musste dann regelrecht, habe ich das im Spiegel gesehen, hat sie die Augenlider hochgehoben. Da habe ich gedacht, jetzt reicht es mir aber irgendwo. Ja, ja. Da habe ich gesagt, das muss ja nicht sein. Ja. Ja, und dann bin ich nach Köln zum Schönheitschirurgen, hatte eine tolle Adresse bekommen. Aha. Und da bin ich hin, es war eine ausführliche Beratung. Wie lange hat die Beratung gedauert? Ja, gut, eine Dreiviertelstunde. Mhm, man sagt auch ja, sehr locker, sehr angenehm, muss ich sagen. Man sagt ja auch, dass also seriöse Beratungen je nach Schwere des Eingriffs schon also 1 bis 2 Stunden dauern müssen. Ja, also es war gut eine Stunde. Ich war darüber mir im Klaren. Ich hatte vorher schon auch so Bücher darüber gelesen und so weiter. Also ich wusste schon vor und nach und was man macht und tut. War dir mulmig, als du da hingefahren bist? Nö, ich bin da ganz locker hingefahren. Ja. Hat er dich auch aufgeklärt? Wahrscheinlich ja. Er hat mich vorher aufgeklärt. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, es machen viele Leute was verkehrt. Die leben nicht richtig dann davor und danach. Wie muss man denn richtig leben davor? Man muss vorher, also wie gesagt, kein Alkohol, keine Tabletten, keine Zigaretten. Also einige Wochen vorher, oder? Ja, wie gesagt, ich rauche nicht, ich trinke nicht und nehme auch keine Tabletten. Ja. Und demzufolge, also ich hatte gar keine Nachbeschwerden. Ich bin operiert worden, bin so ungefähr 1,5 Stunden später nach Hause gefahren, mit dem Auto selber. Das war also dann eine örtliche Betäubung. Ja, genau. Und kann bei dieser Operation, die ja eher die leichtere ist, vermute ich mal, kann da auch was schieflaufen, irgendwas Übles? Dass das Auge überhaupt nicht mehr hält, dass es ganz runterfällt oder irgend sowas? Nee, wie gesagt, also das wird dann oben, das wird in der Mitte in der Falte, wird es aufgeschnitten, von vorn bis hinten, und da wird ein Stück rausgenommen. Und das wird dann wieder zusammengenäht. Und da kann, also da ist kein großes Risiko mit verbunden, dass da irgendwas schieflaufen könnte? Nein, ich habe das gar nicht so in Bezug genommen. Also wie gesagt, er hat mir auch so ein Sachen vorgeführt, wo er gesagt hat, so und so sieht das aus, so und so wird das gemacht. Und klar habe ich gefragt, was sind für Risiken und so weiter. Und nach dem Eingriff bist du dann selbst nach Hause gefahren? Bin ich nach Hause gefahren, ja. Wie hat sich das angefühlt? War das alles sehr geschwollen? Hat das wehgetan? Nein, wehgetan hat überhaupt nichts. Und wie gesagt, ich hatte weder einen Bluterguss noch sonst was, sondern einen Tag später bin ich dann zu einer Bekannten gegangen Und da hatte ich eine Brille an, wenn es auch Sommer war, dann sollte man eine Brille anziehen, damit kein direktes Sonnenlicht draufkommt. Und die sagte zu mir, du hör mal, wenn du nicht die Brille abgenommen hättest, hätte gar nichts gesehen. Ja, also für dich eine ganz klare Sache, gut, dass du es gemacht hast. Super. Super, ich kann nur jemanden raten, es ist, wenn es das ist, dann ist es toll. Kostenpunkt? Es hat 2300 Mark gekostet. Das musstest du selbst zahlen? Ja, natürlich. Ja, ja. Aber es hat sich gelohnt und ich kann es nur jedem raten. Und wie gesagt, es war ein toller Chirurg, der das super toll gemacht hat. Ich glaube, das A und O bei all diesen Sachen ist wirklich, dass man gut recherchiert und zu einem seriösen Fachmann geht. Ja, es gibt natürlich auf dem Feld auch sehr, sehr viel Scharlatane. Und man sieht das ja im Fernsehen immer wieder oder in Berichten, in den Zeitungen auch, was für... Ja, aber man soll sich aber auch immer, wenn ich so drüber rede, auch so bei Bekannten, dann hört man immer die schreckendsten Sachen. Mhm. Ich kann von sowas gar nicht reden. Ich habe es positiv erkannt und ich kann nur jedem sagen, wen das stört jetzt, der soll es auf jeden Fall machen lassen. Aber wie gesagt, man hört immer so schlechte Beispiele. Warum immer nur? Es gibt auch gute Beispiele. Haben wir jetzt an deinem Fall gehört. Man muss es mir angucken. Ja. Ich finde es super und toll und kann es nur jedem raten. Sie ist ganz, ganz euphorisch darüber. Ich danke dir für deinen Anruf, Hanni. Okay, alles Gute. Danke, tschüss. Ciao. Jetzt haben wir den Maria, die ist 24. Maria? Ja, hallo Domian. Ja, jetzt bist du dran, hallo. Hi. Zum Thema Schönheitschirurgie. Ja, genau. Also bei mir ist es so, ich habe sie noch nicht hinter mir, sondern ich habe sie erst vor mir. Wann denn? Am 18. Mai. Aha. Und zwar ist es eine Brustverkleinerung. Ja. Und ich habe das jetzt eigentlich schon einige Jahre so in Angriff genommen gehabt, nur ich habe es halt mal... dann gesagt, ja okay, das nächste Jahr, weil ich halt eine wahnsinnige Panik vor der OP habe, ja. Wie groß ist denn deine Brust? Also 85 Doppel D beziehungsweise E. Ja, und ich war 14 und dann hat es auf einmal geknallt, also sie war auf einmal da, ist ziemlich rapide gewachsen. Und es ist ziemlich unangenehm. Ich meine, ich verstehe zwar die Gegner von Schönheitsoperationen, ja, aber wenn man seelisch wirklich drunter leidet. Beschreib doch mal dein seelisches Leiden, Maria, bedingt durch diese großen Brüste. Ja, okay, also es fängt damit an, oder es fing damit an, dass ich wahnsinnige Komplexe hatte, in der Schule Sport zu treiben. Mhm. Es fängt beim Schwimmen an, beim Rennen. Man hat irgendwie das Gefühl, dass die ganzen Jungs nur da drauf gucken. Und reagieren da eigentlich Mädchen auch ein bisschen blöd unter Umständen? Nein, das habe ich so eigentlich nicht erfahren. Also das kann ich eigentlich nicht sagen. Aber gerade in der Pubertät natürlich die Jungs, ne? Ja. Da hast du manch eine Bemerkung sicher einstecken müssen, ne? Ja, auf jeden Fall. Was war die übelste Bemerkung? Die Bemerkung war nicht insofern irgendwie beleidigend in dem Sinne, dass es war halt dieses Gaffen und dieses Tuscheln und so nach dem Motto, oh, guck mal. Jetzt, was hat die zum Beispiel für riesen Titten, ja? Klar, ja. Und ich meine, okay, wenn man 14, 15 ist, dann tut einem das weh. Ich meine, man kann halt damit noch nicht so umgehen, gerade in der Pubertät ist man ja besonders empfänglich. Empfänglich auch für solche Sachen, natürlich. Ja. Aber ab dieser Zeit war für dich schon klar, dass du deine Brüste, so wie sie eben gewachsen waren, nicht magst. Nee, ich habe sie gehasst. Ja. Hast du sie auch versucht immer zu kaschieren durch besonders weite Kleidung, Pullover? Auf jeden Fall. Und was natürlich dazu geführt hat, dass ich auch insgesamt halt ziemlich kräftiger aussah, als ich überhaupt war, ja. Weil, um Gottes Willen, top, das könnte man vergessen. Wie hast du das denn gemacht? Also im Sommer gehen ja nur alle Leute mal schwimmen. Vergiss es. Nie gemacht? Nee, vergiss es einfach. Ich meine, es ist sogar so krass, dass ich... seitdem es so rapide gewachsen ist, nicht mal vor meiner Mutter oben ohne rumgelaufen bin. Und ich mache es auch immer noch nicht. Ich gehe mal davon aus, das muss nicht unbedingt so sein, aber ich unterstelle es mal, dass du auch schon Freunde hattest. Ist es so? Ja. Ja. Wie haben die denn darauf reagiert? Die meisten finden das leider, muss ich sagen, eigentlich ganz toll. Womit die wissen halt gar nicht, was damit verbunden ist. Also sie konnten dein Leiden gar nicht nachvollziehen. Die Jungs, die fanden das eher sexuell auch anmachend, antörend. Ja, und ich habe auch dadurch auch im Sexuellen ziemliche Probleme gehabt. Also bis ich da jemanden mal rangelassen habe, an mich überhaupt ranzukommen. Und auch damals in der Pubertät, sobald die Hand vom Jungen irgendwie in der Nähe war oder unter der Bluse war, ja, wurde die Hand sofort zurückgestoßen. Hast du da den Eindruck gehabt, die sind nur mit mir zusammen, weil die mir an die Brüste wollen? Nö. Das nicht? Nö, eigentlich nicht. Ich hatte eigentlich bis jetzt immer ganz, ganz liebe Jungs und kann mich da auch eigentlich nicht beschweren. Und die bestärken mich auch heute immer noch so, oh Gott, lass es, wie es ist, lass es ja nicht wegmachen. Ja gut, aber die Jungs müssen es auch nicht mit sich rumtragen. Eben. Hast du sie mal gewogen, wie schwer sie sind? Ja, das war beim Arzt. Mhm. Also 1,5 Kilo pro Seite. Also 3 Kilo, das ist ja schon eine ganze Menge. Ja. Ne? Also die musst du immer mit dir rumtragen. Ja. Hast du auch schon, wie ist das überhaupt beim Schlafen dann? Man kann auch gar nicht ganz normal, also was ich unter normal verstehe, schlafen. Ne? Nee, es geht. Also auf dem Bauch liegen ist ein bisschen kompliziert. Mhm. Also muss es dir so vorstellen, dass man teilweise da irgendwie rumhantieren muss, bis sie irgendwie praktisch liegen. Mhm. Also es gibt da schon gewisse Schwierigkeiten im Alltagsleben, auch eben in der Nacht. Ja. Jetzt hast du 10 Jahre dich rumgeärgert mit den Brüsten. Jetzt hast du dich entschieden, sie verkleinern zu lassen. Ja. Um wie viel werden sie verkleinert? 85 C. Mhm. Also nimmt auf jeder Seite mindestens 1 Kilo, wenn nicht noch mehr weg. Es werden also auf jeder Seite 500 Gramm übrig bleiben. Mhm. Also wenn es nach mir ginge, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre da nichts mehr. Also ich habe so einen Hass entwickelt zu meinen Brüsten, ja, die am liebsten wirklich absolut keine Brust mehr hätte. Ich glaube, es ist schon gut, die Lösung, die ihr da jetzt getroffen habt. Da würdest du dich wahrscheinlich hinterher ärgern, wenn du gar keine Brust mehr hast. Ja, ich meine, das wird schon eine ungeheure Erleichterung für dich sein, wenn die Operation dann stattgefunden hat. Auf jeden Fall. Du musst es dir so vorstellen, man geht einkaufen und sieht ein tolles Kleid, ja, und passt untenrum in Kleidergröße 40 rein, was ja eigentlich noch ziemlich human ist, und oben no way. Ja, wie hast du das denn immer gemacht? 46. Ja, ich musste das mit Kleidern abhaken oder ich musste so weite Lappen tragen oder teilweise auch Kleider getragen, die halt oben halt nicht zugingen und dann oben drüber halt ein Hemd. Maria, wieso hast du denn eigentlich jetzt dann so lange damit gewartet? Du hättest es ja auch schon mit 20 machen lassen können, mit 19. Ja, ich glaube mit 18 war ich schon mal bei einer Ärztin und habe auch mit ihr drüber gesprochen. Meine Frauenärztin hat auch gesagt, es muss gemacht werden, auf jeden Fall, ja. Also alle Ärzte geben dir da auch recht und sagen grünes Licht. Nur die Ärztin hat damals gesagt, mit 18 ist es zu jung, die Brust wächst immer noch, auch wenn man schon 18 ist, es wächst weiter. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt auf jeden Fall da. Das ist mir jetzt egal, ob er da ist, ich kann und will einfach nicht. Hast du Angst vor dem Eingriff? Ja. Ja, also muss ich wirklich sagen, also der Arzt, der Chirurg war total nett und total süß. Es war auch erstmal ein Akt, bis ich mich überhaupt bei ihm ausgezogen habe. Also er hat mich schon bei der Hand gefasst und hat gesagt, okay, komm, wir reden nochmal drüber. Aber der sieht das ja jeden Tag sowas, ne? Ja. Aber das kann man dann in dem Moment... Das ist ein Spruch, der jeder Arzt bringt, der mich ein bisschen ärgert, weil, okay, jeder Arzt sieht sowas jeden Tag, nur ich ziehe mich nicht jeden Tag vor dem Arzt, ist klar, ist völlig richtig. Völlig richtige Gegenantwort. Ja. Ich gehe davon aus, dass auch in diesem Fall die Krankenkasse das übernimmt. Ja. Ja. Und wie teuer ist so eine doch sehr, sehr umfangreiche Brustverkleinerung? Du, das weiß ich gar nicht. Weißt du gar nicht. Ich weiß halt nur, ich habe es beantragt, meine Frauenärztin hat das unterstützt. Mhm. Und bevor es die Krankenkasse damals, also jetzt vor ein paar Wochen genehmigt hat, musste ich nochmal zum Deutschen Medizinischen Krankendienst. Mhm. Das musste also nochmal von einem Gutachter der Krankenkasse begutachtet werden. Aber da gibt es ja wohl hoffentlich keine Probleme. Nee, also Gott nicht. Sei Dank. Sonst, also Maria, 18. Mai, hast du gesagt, ne? Ja. Wir werden alle an dich denken und danach wird sicher ein neues Leben beginnen. Auf jeden Fall. Wenn du aus dem Krankenhaus zurück bist. Ja. Vor meiner Sommerpause. Versuch doch nochmal hier anzurufen. Dann unterhalten wir uns nochmal über die Operation und wie du dich dann danach gefühlt hast oder fühlst. Okay, es ist ziemlich schwer durchzukommen, aber ich... Versuch es doch mal. Ich wünsche dir alles Gute. Okay. Tschüss, Maria. Danke, tschüss. Ciao. 1.35 Uhr. Nein, das heißt 36. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. 1.37 Uhr. Hier ist 1 Live Domian, Talkradio aus Köln von 1 Live und im WDR Fernsehen. Und heute Nacht heißt unser Thema Schönheitschirurgie. Was denkt ihr generell zum Thema Schönheitschirurgie? Wart ihr schon mal beim Schönheitschirurgen? Wie waren die Folgen? Wie ist das Ergebnis? Seid ihr zufrieden oder denkt ihr im Nachhinein, hätte ich es doch bloß nicht gemacht? Oder sind sogar Komplikationen entstanden und ihr seht vielleicht jetzt schlimmer aus als vorher? Also wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten über dieses Thema Schönheitschirurgie, Telefonnummer 0130 2911 und ihr könnt es auch faxen unter 0130 11 51 22. Jetzt begrüße ich ganz herzlich den Jürgen und der ist 34. Ja, hallo Domian. Hallo Jürgen. Ja, hier ist Jürgen Averrad aus Heidelberg. Ja? Ja, ich habe mir Haare transplantieren lassen. Aha. Mhm. Das heißt, du warst im jungen Alter von 34 Jahren schon glatzköpfig. Ja, glatzköpfig jetzt übertrieben. Ich habe so mit 28, hatte ich das so Geheimratsecken. Mhm. Und dann eben gerade so im vorderen Bereich eben auch schon so schüttere Haare bekommen. Mhm. Also da habe ich schon extrem Haarausfall gekriegt. Also es war noch keine Vollglatze, aber es war alles sehr, sehr, sehr dünn schon und ja. Es war halt nur dünn. Also es war kein totaler Haarausfall, das so. Und das hat dir überhaupt nicht gefallen an dir selbst? Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Und da hatte ich natürlich auch schon meine Probleme, weil ich vorher auch schon so ein Ästhet war. Mhm. Liegt das bei euch? Man sagt ja immer, dass diese Dinge in der Familie irgendwie verankert sind, dass es genetisch bedingt ist. Hast du einen Vater, einen Onkel, einen Opa oder so, der das auch hatte? Ja, Opa überhaupt nicht und beim Vater schon. Beim Vater auch schon? Der Vater, ja. Ja. Mhm. So, jetzt hast du bemerkt, die Haare fallen nach und nach jeden Morgen wahrscheinlich mehr aus. Ja. Und dann hast du dich zu dem Schritt entschieden, dir künstlich Haarwurzeln einpflanzen zu lassen. Beschreib das doch mal, wie das funktioniert. Ja, also ich habe mich dann auch erst einmal informiert, erst einmal beim Hausarzt, was für Möglichkeiten das da gibt. Mhm. Und also von medizinischer Sicht eben die Tabletten und so kann man ja eh vergessen, da gibt es keine großen Möglichkeiten. Und ich habe dann einen Arzt gefunden in der Privatklinik, der dann eben solche Haare transplantiert. Und da wird eben im hinteren Haarkranz, wird ein Streifen herausoperiert, wird örtlich betäubt und er hat vielleicht so eine Breite von 2 Zentimeter. Und dieser Streifen wird speziell bearbeitet und da wird aus diesem Streifen werden Mini-Grafts herausgenommen. Und Mini-Grafts? Ja, und ein Graft besitzt 4 bis 5 Haare circa. Also was ist ein Graft? Was ist das? Ein Graft, das ist ein Teil von dem Haarkranz, das circa 4 bis 5 Haare besitzt. Und diese Grafts, die werden dann eben in diese Bereiche, also gerade bei mir war es ja vorne, eingepflanzt. Es wird vorher so angezeichnet und dann werden die eingepflanzt und bei mir waren es dann... Aber jetzt hat man dir hinten was weggenommen, um es vorne einzupflanzen. Ja. Das gibt doch keinen Sinn, oder? Ja, doch, sicher. Weil diese 2 Zentimeter breite Streifen, der im hinteren Haarkreis entfernt wird, wird ja wieder vernäht. Das heißt, die Kopfhand, die Kopfhaut ist ja so flexibel, dass sie auch diese 2 Zentimeter wieder verschließen kann. Ja, ich verstehe. Und so, es ist vorne eingepflanzt worden. Ja, genau. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Sprießen dann wirklich so kleine Härchen da oben drauf? Ja, sicher. Ist das wahr? Ja. Ja. Also man sieht es auch kaum. Also was heißt, mittlerweile sieht man es gar nicht mehr. Es ist nur die ersten 14 Tage, also 3 Wochen, wo man dann eben auch noch sieht, ist es etwas gerötet ist. Mhm. Und dann sieht man echt gar nichts mehr. Was heißt, man sieht gar nichts mehr? Hast du richtig dickes Haar jetzt? Nee. Ja, also dickes Haar ist übertrieben. Ich habe schon dünnes Haar, aber es ist wirklich ästhetisch gut geworden. Mhm. Also diese Operation ist nicht sichtbar. Also man muss echt mit der Lupe hingucken, dass man da überhaupt was sieht. Wobei ich das so ganz richtig immer noch nicht verstehe. Du hast jetzt von hinten das weggenommen bekommen, um es vorne einzupflanzen. Mir besteht doch die Gefahr, dass weiterhin hinten, wo du eben nichts weggenommen bekommen hast, dass das weiter ausfällt und die ganze Prozedur dann wieder anfangen müsste hinten. Nee. Also hinten, wie gesagt, hinten wurde was weggenommen und dann wurde ja vernäht. Und du siehst da hinten im hinteren Bereich auch nichts mehr. Nee, ist mir klar, aber rundherum sind da auch noch Haarwurzeln und die können doch auch wieder rausfallen in der nächsten Zeit. Ja gut, aber richtig, also es kann schon passieren, dass noch einmal Haarwurzeln ausfallen, aber da gibt es auch bestimmte Untersuchungen, wo herausgefunden worden ist, dass, glaube ich, ab 40, wo noch mal was kommen kann, dass noch mal Haarwurzeln ausfallen. Und wenn das dann ist, dann müsste man kann man nachpflanzen. Ah ja. Wie lange hat das denn, Jürgen, bei dir gedauert, bis dann das Haar also relativ dicht war? So ganz dicht ist es ja nicht, aber relativ dicht. Wie viele Wochen oder Monate hat das gedauert? Bei mir circa ein Dreivierteljahr. Ein Dreivierteljahr. Kann man, gehst du jetzt so ganz normal mit deinem Kopf um oder hast du immer Angst, guckst auf jedes Härchen, was rausfällt und denkst, weia, nun geht's schon wieder los? Nee, überhaupt nicht. Du bist also auch mit dem Resultat voll und ganz zufrieden? Ja. Ja? Das ist eine richtige Schönheitsoperation. Was hast du da hinblättern müssen? Also ich habe ca. 7000 Mal bezahlt und ich würde es jederzeit wieder machen. Gibt es da Risiken und Nebenwirkungen? Sicher. Also Risiko ist natürlich schon da. Also erstens einmal überall, wo auch mit Narkose gearbeitet wird. Also auch Vollnarkose war das? Also ich habe örtlich betäubt. Was halt passieren kann, dass eben ein paar Tage nach der Operation es noch einmal zu Schwellungen kommen kann, gerade im vorderen Bereich. Klingt aber nach ein paar Tagen wieder ab. Wobei, das ist ja nicht so ganz dramatisch unter Umständen. Nee, eben. Ja. Und solange so Langzeitnebenwirkungen sind also auch nicht bekannt. Ja. Und deswegen habe ich auch gesagt, okay, das mache ich und habe bis jetzt auch noch keine Probleme bekommen. Das war Jürgen, der überhaupt keine Glatzen mag. Ja. Und sich deshalb hat Haare einpflanzen lassen. Danke für deinen Anruf. Ja, okay. Alles Gute, tschüss. Ja, bis dann, tschüss. Heide, 27. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Heide. Hallo. Ja, ich habe eine Nasenoperation durchführen lassen. Ja, was hast du genau machen lassen? Ich hatte einen Höcker oben drauf und dann die Nasenspitze ging so ein bisschen nach unten. Also ein Höcker und die Nasenspitze ging nach unten. Das heißt dann auch im Klartext, du fandst diese Nase gottenhässlich. Genau. Ja. Also keinem anderen, also die anderen haben gesagt, ist nicht so schlimm, ne? Und sagen die Leute immer, ne? Ja. In den meisten Fällen sagen die anderen auch, ist doch gar nicht so schlimm. Genau. Du bist ja so auch ein netter Mensch, ne, sagen die dann. Ja, aber ich fand das schon schlimm. Ja. Ja, und dafür musste ein Stück Rippe von mir genommen werden. Ach. Und dann haben die das eingesetzt, weil... Warum? Ja, weil schon so viel kaputt war. Ich hatte die schon zweimal gebrochen und dann ging so nichts mehr zu machen. Moment, also dieser Höcker ist entstanden dadurch, dass sie gebrochen war oder genau. War die von Natur aus so? Nein, weil die gebrochen war zweimal. Aber die Spitze, die war von Natur aus so? Ja, die war von Natur aus so. Genau, die war so ein bisschen runtergekommen. Also hast du noch Pech gehabt, dann ist die Nase zweimal gebrochen. Ja. So, dann konnte man also mit dem Urprodukt Nase gar nicht mehr viel machen. Es musste ein anderes Material her, sprich eine Rippe. Genau. Wie genau hat man das dann gemacht? Ja, das haben die mir unter der Brust, haben sie mir einen kleinen Schnitt gemacht, haben ein Stück Rippe rausgenommen und die praktisch eine neue Nase geformt. Also unten an der Lippe, das Stückchen hoch, ich weiß nicht, wie man das nennt. Die haben dann komplett deine Nase weggenommen? Genau. Die ganze Nase? Mit Laser. Ach. Haben die alles aufgeschnitten und komplett eine neue Nase geformt. Und wie siehst du jetzt aus? Ja, eigentlich ganz gut, außer dass die Haut sehr dünn oben drauf ist. Wann war denn die Operation? Vor 2 Jahren. Ja. Und immer noch sehr dünn? Ja, und die wächst nicht richtig zusammen. Welche Haut ist das denn, die Urhaut von der? Ja, Haut, ja. Also die Haut hat man gerettet, man hat alles andere weggenommen, nur die... Das ist ja verrückt, was man da alles machen kann. Ja, also die ist sehr straff oben drauf, da sieht man schon so ein bisschen, also ist ein bisschen schwierig, ein bisschen hell ist die oben drauf. Das heißt, du musst sehr vorsichtig sein im Sommer mit Sonne? Ja, genau, jetzt kriegst du sowieso einen Sonnenbrand drauf. Ja, ist sie auch schon mal verletzt, die Haut, weil die so dünn ist, dass du irgendwie, was ich beim Waschen mal oder beim Naseputzen, dass es Risse gibt? Nee, das nicht. Mhm. Aber der Knochen unterhalb, also am Nasenflügel, ist noch nicht richtig angewachsen. Und jedes Mal, wenn ich mir die Nase putze, dann wackelt der schon immer hin und her. Also der Knochen ist nach 2 Jahren nicht richtig angewachsen? Ja, ich glaube, das gibt auch nichts. Irgendwie. Was sagt denn der Arzt? Ja, da war ich nicht mehr. Ich müsste doch jetzt mal langsam wieder hin, weil ich irgendwie so eine Verwucherung habe. Ich merke das schon. Warum bist du da nicht hingegangen? Würde ich doch hingehen, bis das Ganze alles dann richtig in Ordnung ist? Ja, ich hatte so, die Tamponaden wurden ja auch gezogen, also nach der OP. Und was ist Tamponaden? Tamponaden, die gehen praktisch von vorne bis hinten bis zum Rachen rein. Das sind so Art Tampons. So. Genau, genau. Ja. Und die werden ja ohne Betäubung rausgezogen. Das tut sehr weh, ne? Ja, dann denkt man, das Gehirn wird mit rausgezogen. Ja, und dann wurden auch noch die Fäden gezogen nach 2 Wochen. Und da warst du erstmal bedient mit Arzt und dann hatte ich ja noch Gips und den ganzen Augen geschwollen. Ich sah aus wie ein Monster. Das ist so, ne, wenn man sich die Nase operieren lässt, dass das ganze Obergesicht völlig entstellt ist. Ja, genau. Weile, ne, weil das sehr empfindliches Gewebe ist. 3-4 Wochen hat es gedauert, bis es abgeschwollen ist? Nee, das waren 10-11 Wochen. 10-11 Wochen? Ja. 10-11 Wochen. Ich sah also richtig heftig aus. Nun ist das ja nun wirklich auch eine sehr große Operation und nicht mal so ein bisschen Nase korrigieren oder so. Stimmt. War das für dich eine leichte Entscheidung, dazu Ja zu sagen? Ja, weil ich hatte Ja, ich hatte schon Selbstbewusstsein, aber irgendwie fand ich die Nase eben hässlich. Mhm. Also es war ein großer Leidensdruck da. Ja, genau. Mhm. Und da habe ich gedacht, komm, da musst du jetzt durch. Nun ist ja, nun werden viele Leute vielleicht jetzt in einer ähnlichen Situation sein, wie du warst, die mit irgendetwas nicht oder wirklich überhaupt nicht zufrieden sind, mhm. aber gar nicht so wissen, wo geht man denn da hin? Der Hausarzt weiß vielleicht auch nicht so richtig Bescheid oder der sagt aus ideologischen Gründen irgendwie, nein, machen Sie es nicht. Und wie kommt man da oder wie bist du jetzt an einen guten Fachmann gekommen? Also ich bin erstmal bei uns in Krefeld, da ist eine Klinik und dann gibt es einen plastischen Chirurg, extra für Nase, mhm. Hals, Nasen, Ohren und sowas in der Richtung bin ich hingegangen. Mhm. Nur der hat gesagt, die Krankenkasse übernimmt die Kosten nicht. Mhm. Dann müsste ich zu einem Hals, Nasen, Ohrenarzt gehen, der auch für Krankenkassen, also der es annimmt. Mhm. Und das war dann in Duisburg. Mhm. Und der hat das dann auch gemacht, so unter dem Aspekt auch, dass es gesundheitlich, mhm. hat ihm direkt die Scheiden, wie heißt die Nasenscheidenwände, mhm. hat ihm dann auch direkt vergrößert. Mhm. Du hast also keinen Pfennig gezahlt? Nein. Und was hat die ganze Operation gekostet? Hast du es mal rausbekommen? Ja, also ich bin ja privatversichert. Ah, ja. Mhm. Und dann kriege ich die Rechnung zugeschickt. Also so 8.000 Mark war mhm. das schon mhm. insgesamt. Mhm. Und ja. Aber ich muss nochmal unbedingt dahin. Also mhm. es ist. Also man kann sich auch informieren, wenn man diesbezüglich Informationen haben will, bei der Vereinigung der deutschen plastischen Chirurgen mhm. oder bei der Gesellschaft für plastische und Wiederherstellungschirurgie. Ja, nur das kostet ja Geld. Nee, aber da kann man sich schon mal erkundigen, wo welche Spezialisten sind und die können einen auch beraten. Aha. Das ist erstmal so, um sich grob zu orientieren. Mhm. Aber natürlich ist der Hausarzt immer ein guter Ansprechpartner. Du musst nochmal hin und kann es denn sein, dass du jetzt nochmal auch da nochmal nachoperiert werden musst? Ja, denke ich mir, weil der Knochen muss bestimmt noch ein bisschen abgeschliffen werden mhm. und irgendwie, weil das ja unten noch nicht zusammengewachsen ist, mhm. ist ja auch irgendwie ein Fehler. Ja, nur ich weiß nicht, ob ich das machen lasse, mhm. weil ich habe schon ein bisschen Schiss, dass es näher schlimmer aussieht. Mhm. Klar, da musst du natürlich dich wirklich sehr gut beraten lassen von einem Arzt. Ja, weil jetzt das sieht das ja recht gut aus, also ich finde meine mhm. Nase doch eigentlich ganz nett. Hast du dich Heide geschämt, dass du dich hast operieren lassen an der Nase, weil das Thema Schönheitschirurgie ist ja immer irgendwie immer noch so ein Tabuthema. Also ganz viele Leute machen das, aber sie stehen nicht dazu. Sagen, dass sie irgendwas anders machen lassen im Krankenhaus. In Wirklichkeit lassen sie sich das Gesicht liften oder weiß ich was. Wie war es bei dir? Hast du das allen Leuten erzählt? Nee, ich habe dazu gestanden. Du hast dazu gestanden? Ja, ich bin auch mit dem Gips auf der Straße rumgelaufen. Mhm. Gab es denn Leute in der Bekanntschaft, Verwandtschaft, die das überhaupt nicht verstanden haben? Ja, alle. Alle? Also meine ganze Umgebung konnte das nicht verstehen, dass ich mir das habe machen lassen. Ich kann es verstehen. Ja, denke ich mir. Ich kann es wirklich verstehen. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man da so wirklich so einen Leidensdruck hat, dass man dann zu diesem Mittel auch greift und da Hilfe erhofft und jetzt in deinem Fall auch bekommen hat. Dass ich jetzt mit dem Kopftuch durch die Gegend gelaufen bin mhm. oder dass ich dauernd die Hand vor der Nase hatte. Aber irgendwie, wenn ich im Spiegel geguckt habe, habe ich gedacht, nee, irgendwie entstellt mich das. Mhm. Also, ich weiß nicht. Liebe Heide. Ja. Alles Gute. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute. Auf dass die Nase jetzt richtig demnächst noch zusammenwächst. Tschüss. Okay, ciao. Jetzt begrüße ich herzlich die Lena und die ist 23. Hallo Lena. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich habe das gerade mit der Leitung nicht ganz hingekriegt. Jetzt haben wir uns. Also, es geht nicht um mich, es geht um meinen Freund. Ja. Und zwar möchte sich mein Freund an seinem Glied operieren lassen. Mhm. Er hatte also vor ein paar Jahren einen Unfall und seitdem ist es eben schief. Mhm. Und er findet es also sehr unschön und dementsprechend möchte er sich das demnächst halt gerade operieren lassen. Wie findest du es denn? Ich finde es perfekt, also perfekt. Ich finde es sehr schön. Also, ich meine, du bist ja die Wichtigste in dem, also wenn ja, ich, ne, das also, meine ich auch. wie schief ist es denn? Ja, wie schief? Es ist schon ordentlich gebogen. Also im irrigierten Zustand? Ja, im irrigierten, klar. Welchen Winkel ungefähr? Puh, schwer zu beschreiben. Also es ist schon ein kleiner Halbkreis. Ein kleiner Halbkreis. Siehst du mich verstanden? Ja, nee, so ungefähr. So. Nicht ganz so krass. Ist es nach unten gebogen, zur Seite oder nach? Ja, halt so, dass es halt auf den Bauch schaut, so. Auf den Bauch, so? Ja, so. Genau, so in die Richtung. Würde ich jetzt, ohne es gesehen zu haben, auch denken, ist ja nicht so ganz dramatisch. Nee, finde ich auch nicht. Also ich meine, ich habe ihn halt erst nach der Operation, beziehungsweise nachdem das passiert ist, kennengelernt mhm. und wusste davon gar nichts. Und ich fand es also äußerst normal, weil es gibt ja nun mal Kummerschwänze. Natürlich, ja. Ja. Und das behindert eure Sexualität, euren Geschlechtsverkehr überhaupt nicht? Ganz und gar nicht. Eben, das ist ja eben, also ich muss sagen... Im Gegenteil sogar vielleicht. Genau. Es ist eben so, dass ich halt eher so auf größere Schwänze stehe. Und wenn die Männer eben kleinere bzw. mittelgroße haben, mhm. dann hätte ich, also dann ist gebogen schon von Vorteil. Und aus diesem Grund bin ich eben etwas traurig, wenn er sich das gerade richten ließe. Erklär uns doch noch, wie das gekommen ist. Wie ist diese Krümmung durch einen Unfall passiert? Das kann ich nicht sagen. Also ich bin eben noch nicht allzu lange mit ihm zusammen mhm. und er spricht da sehr, sehr ungern drüber. Ich weiß auch gar nicht genau, was es für ein Unfall war. Mhm. und dementsprechend kann ich es nicht genau sagen. Also er meinte eben nur, es wäre früher gerade gewesen und er hätte einen sehr schönen Schwanz gehabt und das gefiel ihm jetzt absolut nicht mehr und das musste jetzt eben anders gemacht werden. War er denn schon bei einem Urologen und hat sich da beraten lassen? Noch nicht, aber er hat jetzt einen Termin und jetzt wird es eben kritisch für mich. Bin ich aber sehr gespannt. Es kann ja sein, dass der Urologe auch sagt, es ist überhaupt nicht so schlimm und vielleicht kann der ihn ja auch überzeugen. Na, ich hoffe. Kannst du denn das aus ihm konkreter herauskitzeln? Warum das so, warum die Meinung sich so verhärtet hat bei ihm, wenn du sogar als seine Freundin das gut findest? Warum ist das bei ihm so? Das würde ich auch gerne wissen. Also ich muss wohl sagen, er ist so ein kleiner Schönling und möchte halt perfekt sein. Ja, möchte perfekt sein. Er sieht auch wirklich gut aus und das ist eben so sein Ding. Er kannte eben seinen Schwanz, bevor ich ihn kannte. Und da muss er wohl wirklich auch sehr schön gewesen sein, so wie er ihn mir beschrieben hat. Und und da er eben so unglaublich eitel ist und nun mal Männer auch gerade im Genitalbereich, denke ich mal, auch sehr eitel sein können, ist es für ihn natürlich jetzt schon irgendwo schon immer eine Belastung gewesen, dass er nun so krumm ist. Also es ist natürlich sehr schwierig, haben wir gerade auch schon gesprochen, dass jemanden, der wirklich hundertprozentig davon überzeugt ist, das auszureden. Da nutzen solche Hinweise wie ich finde das aber okay und schön, nutzen da wahrscheinlich sehr wenig. Deswegen wacht erstmal jetzt den Termin mit dem Urologen ab. Das werde ich wohl machen. Und wenn er es unbedingt will, dann muss es halt passieren. Also ich werde ihm da nicht unbedingt im Wege stehen, aber... Es kann ja auch sein, dass das chirurgisch gar nicht so kompliziert ist, das machen zu lassen. Ich weiß es nicht, aber es kann ja sein, dass es ein relativ kleiner Eingriff ist. Wovor ich halt unheimliche Angst habe, ist halt, dass irgendwie die Sensibilität dann im Endeffekt auch irgendwo verloren geht. Ach, ich glaube, das wird schon alles in Ordnung. Es wird schon wieder funktionieren danach. Naja, funktionieren schon, aber ich frage mich eben, wie dann hinterher unser Sexleben aussehen wird, aber das wird man dann auch noch irgendwo hinkriegen. Also ich mache schon, Lena steht auf Krumme. Ja. Ne? Bisweilen. Definitiv, ja. Danke für den Anruf. Schönen Gruß an deinen Freund. Sag, ich find's auch okay, aber wenn was sein muss, muss sein. Ne? Und dann muss er halt sehen, wie er aus dem Pötten kommt. Alles Gute. Tschüss. Gut, ja, danke. Tschüss. Klaus, 53. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Klaus. Ich habe noch keine Erfahrung mit Schönheitsoperationen, aber ich beschäftige mich seit letzten Jahren mit der Vorstellung, mir gegebenenfalls die Falten zwischen Nasenwurzel und Mund operieren zu lassen. Moment, die zwischen Nasenwurzel und Mund? Mund, ja. Diese hier, diese, ja, was man Krähenfüße nennt. Ganz genau. Habe ich auch sowas. Ja. Und du bist damit gar nicht zufrieden? Nicht so direkt. Also ich seit Jahren habe ich mich auf die Stirn konzentriert und mich auch mit Mittelchen so eingerieben und so weiter. Und damit bin ich recht zufrieden. Aber gerade mit diesen Gesichtsfalten da... Das sind so richtige Einfurchungen, ne? Ganz genau. Warst du beim Arzt, hast dich beraten lassen, wie man da vorgeht, was man da machen kann? Noch nicht. Ich suche eigentlich eine Anlaufstelle und ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwie über dich erfahren könnte oder durch andere Anruferinnen oder Anrufer. Also ich hab gerade ja schon zwei Adressen gesagt oder zwei Institutionen genannt. Ich werde dich gleich dann nochmal mit meiner Psychologin verbinden, die ist ausgerüstet mit vielen Adressen, die kann dir dann sicher da weiterhelfen. Warum stören dich diese Einfurchungen um den Mund herum so sehr? Ja, noch nicht einmal so direkt, aber ich habe mich im letzten Jahr selbstständig gemacht und sitze mitunter nächtelang vor dem Computer und ich glaube fast, dass diese Belastung irgendwie dazu beigetragen hat. Trotzdem, das kann ja sein, das ist jetzt die Begründung, warum die vielleicht sich vertieft haben, aber du könntest ja auch auf dem Standpunkt stehen, ich bin 53 Jahre alt, da kann ich nicht mehr aussehen wie ein 23-Jähriger und das ist nun mal mein Gesicht, ich lasse es halt wie es ist. Das könnte ich, Warum tust du es nicht? Ja, das ist so meine fixe Vorstellung. Und ich möchte gerne einmal mich, wie du eben sagtest, schon mal so beraten lassen, was es da für Möglichkeiten gibt. Also ich finde es, ich will dich damit nicht kritisieren, aber die Frage stellt sich. Aber das sagen ja viele Leute argumentieren ja auch zum Thema Schönheitschirurgie, man soll halt wirklich so altern, wie die Natur einen geschaffen hat und man soll da nicht rumfuschen, ne? Dennoch habe ich auch Verständnis dafür, wenn du sagst, ich würde mir besser gefallen, wenn die Dinger weg sind. Ne? So ist es bei dir. Ja, so denke ich mal. Klaus, dann machen wir das jetzt mal so. Du bleibst am Telefon und du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, ist recht. Gut. Okay, alles Gute, viel Glück. Gut. Tschüss. Ciao. Jetzt habe ich noch den Jörg und der ist 34. Jörg ist nicht mehr dran. Jetzt muss ich mal fragen, was wir da noch... Jetzt müssen wir einen kleinen Moment warten, ob wir dann noch jemanden hingestrickt bekommen. Ich kann euch schon mal was zu morgen sagen. Morgen ist wieder ganz normale Talk-Radio-Show in der Nacht von Freitag auf Samstag ohne bestimmtes Thema. Und ihr könnt uns, sage ich auch mal gerne am Ende der Sendung, sage ich jetzt auch nochmal, ab 12 Uhr immer schon erreichen, dann sind die Chancen halt größer, hier durchzukommen. Jetzt haben wir den Jörg doch nochmal. Hallo Jörg. Ja, ihr müsst die Leitung freigeben, liebe Regie, sonst kann ich ihn hier nicht drücken. Oder legt ihr ihn mir bitte auf den Sender? Jörg. Hallo, hallo Jörg. Hallo. Jetzt haben wir dich noch. Ja, und zwar habe ich mir dreimal die Augen wieder lüften lassen. Dreimal schon, im Alter von 34 Jahren. Und zwar habe ich mit 12 oder 13 Jahren einen Wespenstich bekommen im Kopf. Mhm. Und aufgrund dessen war das Gesicht tagelang völlig dick geschwollen. Mhm. Und zurückgeblieben ist dann halt eine Lidausschlaffung. So, und die habe ich dann nie so richtig für ernst genommen. Auf beiden Augen? Beide Augen. Beide Augen. Linke sehr stark, mhm, und das rechte so einigermaßen. Heißt Lidausschlaffung, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, so Richtung Karl Dall. Kennst du Karl Dall? Ich kenne Karl Dall. Ja, der hat ja auch so einen, auf der einen Seite so ein hängendes Lid. Sah das so, mhm, ähnlich aus bei dir? Ja, nicht so krass. Mhm. Halt nur so ein bisschen schlaffe Augenlider, mhm, und halt zu viel Haut da. Mhm. Naja, mhm, und dann wird man 18, 19 und mich hat das langsam gestört. Mhm. Wenn ich mich auf Fotos gesehen habe, kam ich mir irgendwie völlig blöd vor. Ja, ja. Naja, und dann habe ich mich mit 22 bemüht, irgendwie was machen zu lassen und wurde auch operiert. Mhm. Und das Ergebnis war mäßig. Mhm. Warum mäßig? Naja, die haben es nicht richtig gemacht. Ja, ja. Die haben es nicht richtig gemacht. Mhm. War nur eine Augenklinik, keine plastische Chirurgie. Mhm. Und irgendwann, 89, dachte ich, Mensch, noch mal ein Anlauf in Berlin, in der Charité. Mhm. Die nächste Operation, die war noch nicht zufriedenstellend. Mhm. Und dann dachte ich mir aber, naja, Mensch, zweimal hast du es versucht, dann musst du halt damit leben. Ja. So, und nun kommen ja immer in den Magazinen heutzutage, Brisant und ähnliches, solche Themen, nicht? Aber du hast es dann noch mal ein drittes Mal machen lassen. Und dann dachte ich, Mensch, ruf mal an, in Gelben Seiten stand ein plastischer Chirurg, ja, in Hannover. Und dann habe ich es bei dem noch mal machen lassen, das dritte Mal. Und jetzt? Im letzten November übrigens. Nee, und jetzt? Wie sieht's aus? Und jetzt bin ich recht zufrieden. Aha. Das linke Auge ist immer noch ein bisschen kleiner, der Blick ist nicht ganz so synchron, wie ich es gerne hätte haben. Also ist das in deinem Fall schon kompliziert, ne? Hört sich zumindest so an. Aber du bist auf jeden Fall, bereust es auch nicht, dass du es hast machen lassen, nee, auch dreimal. Jetzt bin ich auch zufrieden. Und einigermaßen jetzt zufrieden. Ja. Hast du das bezahlen müssen selbst? Die letzte Operation, ja. Und wie teuer war die? Beiden nicht. Wie teuer war die letzte Operation? 2,7. 2,7. Mhm. Ja, das legt man dann schon mal hin, ne? Für die Schönheit. Klar. Lieber Jörg, unsere Sendung ist zu Ende. Schön, dass du noch dran warst. Alles Gute. Cool. Tschüss, okay. Jörg. Ciao. In der Technik heute Nacht Markus Liebetanz. Morgen, wie gesagt, offene Sendung. 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.